Wir leben in einer Stadt am Meer, Kiel Sailing City. Segeln ist hier groß im Trend, aber Segeln ist auch ein teures Hobby. Und Studierende sind erfahrungsgemäß immer ein bisschen knapp bei Kasse. Deshalb gibt es Vereine wie den ASV, den Akademischen Segelverein Kiel. Hier können Studierende für eine Mitgliedsgebühr von 15 Euro im Monat die vereinseigenen Segelboote nutzen. Die Grundidee des Segelvereins ist es, Studierenden die Möglichkeit zu geben, von älteren Vereinsmitgliedern zu lernen und dann zusammen in See zu stechen. Laura und Chris sind beide Teil des ASV. Laura kam eher durch Zufall aufgrund einer Uni-Mail zum Verein und ist seit knapp einem Jahr Mitglied. Chris dagegen ist schon seit ein paar Jahren dabei. Also ich bin schon nach Kiel gezogen, weil ich wusste, ich will segeln. Und dann hatte ich die ersten beiden Semester nach Vereinen geguckt, aber dieses Fahrtensegeln und studentisches Segeln war eben anfangs schwierig, bis dann der Kommilitone von mir gesagt hat, hey, ich kenne einen Verein, und der hat mich dann mal mitgenommen. Was genau dieses sogenannte Fahrtensegeln eigentlich ist, kann uns Laura erklären. Das ist auch das, was ich am schönsten finde tatsächlich. Ich bin nicht so die Regattasegelerin, wenn man das jetzt sozusagen als den Gegenpol bezeichnen darf. Das ist quasi dieses gemeinsam übers Wochenende, über eine gewisse Zeit, über die lange Tour, wie wir sie jetzt machen, über ein Jahr, gemeinsam unterwegs sein. Einfach morgens los und gucken, wo man so ankommt, wo einen der Wind irgendwie hinbringt. Eine wichtige Frage ist jetzt auch, muss man eigentlich schon segeln können, wenn man beim ASV Mitglied werden will? Absolut gar nicht. Ich war vorher ein einziges Mal auf einem Boot und lerne jetzt alles dort, was ich brauche. Man kann dann vereinsintern auch seinen Segelschein machen. Das heißt, neben dem regelmäßigen Segeln gibt es auch Theoriekurse. Da geht es dann ums Navigieren. Also man hat eine Seekarte vor sich liegen und guckt dann irgendwie, wo will ich hin, wo sind Untiefen, wo darf man nicht hin. Solche Geschichten. Und dann eben auch allgemeines Wissen. Wie verhalte ich mich, wenn da so ein Riesenfrachter aus dem Nordostseekanal kommt und irgendwie auf mich zuhält? Wo soll ich hinfahren? Und das sind also diese ganzen Basic-Sachen. Und gerade hier auf der Förde ist eben viel los, viel Verkehr. Und ich bin der Meinung, das ist ein gutes Übungsgebiet, weil man da eben dann direkt weiß und sieht, was los ist. Laura und Chris sind aber nicht nur auf der Förde unterwegs. Mitte August geht es los zu einer richtig großen Tour, nämlich in die Karibik. Ich habe die beiden gefragt, ob sie schon mal eine Reise dieser Größenordnung gemacht haben. Ich überhaupt nicht. Also meine längste Tour war, glaube ich, eine Woche, wenn ich ehrlich sein darf. Ja, ich glaube, man darf sich da viel zutrauen, und das ist auch das Schöne am Verein, finde ich. Genau, also meine längste Tour habe ich letzten Sommer gemacht. Da bin ich einen Monat lang zu den Orlands und zurückgesegelt, auch mit unserem Verein. Und da haben wir dann auch so Sachen erlebt wie Gewitter auf dem offenen Wasser und der Motor fällt aus. Aber selbst solche Geschichten waren halt eben mit den Schiffern und Wachführern kein Problem. Die Tour startet in Kiel. Dann geht's durch den Nordostseekanal, durch die Elbe in die Nordsee, die französische Atlantikküste entlang nach Süden. Und nach einem kurzen Stopp im Mittelmeer geht es dann weiter zu den Kanaren und dann in die Karibik. Nach ganz viel Inselhopping und Schnorcheln führt der Rückweg über Kuba und Bermuda im Norden zurück über die Azoren nach Brest und schlussendlich wieder nach Kiel. Ein ganzes Jahr dauert die Sache, aber wie viele Leute passen eigentlich auf das Boot und fahren dann die ganze Zeit die gleichen Leute mit? Also die große Reise, genauer gesagt die Peter Libre Reise, so heißt sie nämlich, die führt insgesamt immer zeitgleich 12 Leute. Also es sind immer zeitgleich etwa 12 Leute auf dem Boot. Die wechseln aber dann durch. Also wir haben immer so 2 bis 3 Wochen Etappen von einem Hafen zum nächsten, oder dass man halt auch zwischendurch mal anlegt. Aber nach dieser Zeit wird dann immer gewechselt. Da wechseln dann immer so im Schnitt zwischen 4 und 6 Leuten durch und der Rest bleibt an Bord und segelt halt mehrere Etappen mit. Und dann gibt es halt Leute, die segeln 2 Wochen mit, und es gibt aber auch Leute, die segeln 7 bis 8 Monate mit. Insgesamt ist der Peter dann ein Jahr unterwegs. So eine Reise braucht natürlich auch viel Vorbereitung. Dazu gehört es auch, darüber zu reden, wie mit Konfliktsituationen umgegangen wird. Denn mitten auf dem Atlantik kann man sich auf einem knapp 17 Meter langen Boot schlecht aus dem Weg gehen. Für den Fall haben wir tatsächlich in 2 Wochen ein Datum angesetzt, einen Teamtag, wo wir so ein bisschen erlebnispädagogisch mit Kletterwald und spielen und aber auch eben darüber reden, was haben wir so für Ängste und Sorgen über die Reise, was könnte passieren und wie wollen wir miteinander kommunizieren, auf was ist uns wichtig. Da haben wir tatsächlich jetzt bald einen Termin zu, wo wir das angehen wollen. Ein anderes mögliches Problem, das vielleicht auch eher auftritt als ein Streit mitten auf dem Atlantik, ist Seekrankheit. Laura und Chris stehen dem aber relativ entspannt gegenüber. Ich habe letztes Jahr viel mehr mit Seekrankheit zu tun gehabt. Dieses Jahr bin ich irgendwie verschont geblieben. Ich bin ganz zuversichtlich. Aber deswegen soll man ja auch ein bisschen vor der Atlantiküberquerung schon auf dem Boot sein, damit man sich schon ein bisschen akklimatisiert hat und eingeschaukelt genau. hat, genau, ja, so ist ja. das Wort. Ich habe damit nicht so Probleme, ich segel schon seit ich klein bin, kenne aber tatsächlich bisher nur die Ostseewelle. Und auf dem Atlantik hat man ja auch eine ganz andere Welle, die höher ist, aber dafür auch langgezogen. Da geht es dann so eine halbe Minute hoch und eine halbe Minute runter. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie ich darauf reagiere, bin aber optimistisch. Und es gibt da auch so Mittelchen, mit denen man Seekrankheit bekämpfen kann. Für so eine lange Reise muss man viel mitnehmen. Allerdings ist auf so einem Boot nicht unendlich viel Platz. Was ist denn das Wichtigste, was man mitnehmen muss? Sonnencreme. Also Sonnencreme auf jeden Fall auch, den Punkt sehe ich. Ölzeug, also man braucht eben eine gewisse Seglerausrüstung, um dann, wenn es nachts regnet und kalt ist und irgendwie so, das wird jetzt primär am Anfang und am Ende der Reise sein, weil in der Karibik ist es dann wirklich warm genug und da ist es entspannt, da braucht man dann die Sonnencreme. Also wie ihr seht, sind die beiden schon sehr gut vorbereitet. Es geht ja auch schon bald los, nämlich am 20. August. Eine Sache fehlt aber noch. Sie brauchen noch dringend ein Schlauchboot für die Karibik. Dafür haben sie ein Crowdfunding gestartet. Da könnt ihr gerne was beisteuern, wenn ihr die Sache unterstützen wollt. Den Link zum Crowdfunding findet ihr auf der Webseite der Reise. Einfach bei der Suchmaschine eures Vertrauens Peter Libre und ASV Kiel eingeben und da könnt ihr die Reise dann auch live im Blog verfolgen.